Erster Jahwe sagt, es ist schlimm für die Hirten. Sie zerstören und vertreiben meine Schafe. Zweiter Jahwe, der Gott Israels, spricht zu den Hirten. Ihr habt meine Schafe vertrieben und nicht auf sie aufgepasst. Darum werde ich euch für eure bösen Taten bestrafen. Das sagt Jahwe. Dritter, ich selbst werde die übrigen meiner Schafe sammeln. Ich bringe sie aus allen Ländern zurück, wohin ich sie vertrieben habe. Sie werden viele Kinder haben und wachsen. Vierter, ich werde Hirten für sie einsetzen. Diese Hirten werden meine Schafe gut führen. Die Schafe werden keine Angst mehr haben. Und kein Schaf wird fehlen. Das sagt Jahwe. Fünfter Jahwe sagt, es wird eine Zeit kommen. Ich werde David einen guten Nachkommen geben. Er wird König sein und klug handeln. Er wird für Recht und Fairness im Land sorgen. Sechster, in seiner Zeit wird Juda Hilfe bekommen. Israel wird sicher leben. Man wird ihn nennen, Jahwe ist unsere Gerechtigkeit. Siebter Jahwe sagt, es kommt eine Zeit. Dann werden die Leute nicht mehr sagen, so war Jahwe lebt. Er hat die Israeliten aus Ägypten herausgeführt. Achter, sie werden sagen, so war Jahwe lebt. Er hat die Menschen aus dem Haus Israel zurückgebracht. Er brachte sie aus dem Nordland und allen Ländern zurück. Dort hatte ich sie vertrieben. Sie werden wieder in ihrem Land leben. Neunter über die Propheten, mein Herz ist gebrochen. Meine Knochen zittern. Ich bin wie ein Betrunkener. Das ist wegen Jahwe und seinen heiligen Worten. Zehnter, das Land ist voller Menschen, die Ehebruch begehen. Das Land ist traurig wegen eines Fluches. Die Weiden sind trocken. Die Menschen tun Böses und sind nicht ehrlich. Elfter, Propheten und Priester sind böse. Ich fand ihr Böses sogar in meinem Tempel. Das sagt Jahwe. Zwölfter, darum werden sie auf ihrem Weg fallen. Es wird sein wie auf rutschigen Wegen im Dunkeln. Ich werde Unglück über sie bringen. Das passiert, wenn ich sie strafe. Das sagt Jahwe. Dreizehnter, bei den Propheten in Samaria sah ich etwas Schlimmes. Sie sprachen im Namen von Baal. Sie führten mein Volk Israel in die Irre. Vierzehnter, bei den Propheten in Jerusalem sah ich etwas sehr Schlimmes. Sie begehen Ehebruch und lügen. Sie helfen den Bösen. So kehrt keiner von seinem Bösen um. Sie sind für mich wie die Menschen von Sodom und Gomorra. Fünfzehnter, darum spricht Jahwe, der Herr der Heere, über die Propheten, ich werde ihnen bitteres Essen und giftiges Wasser geben. Denn von den Propheten Jerusalems hat sich Böses im ganzen Land verbreitet. Sechzehnter Jahwe, der Herr der Heere, sagt, hört nicht auf die Propheten. Sie täuschen euch nur. Sie erzählen ihre eigenen Ideen. Jahwe hat sie nicht geschickt. Siebzehnter, sie sagen immer zu den Menschen, die mich nicht achten, Jahwe hat gesagt, euch wird es gut gehen. Auch wenn sie ihren eigenen bösen Gedanken folgen, sagen die Propheten, euch wird kein Unglück treffen. Achtzehnter, wer bei Jahwe ist, der sieht und hört sein Wort. Wer mein Wort gut zuhört, der sagt es weiter. Neunzehnter, Jahwes Sturmwind kommt schon. Ein starker Sturm kommt auf die Köpfe der Bösen. Zwanzigster, Jahwes Zorn hört nicht auf. Er wird seine Pläne machen und tun. Danach werdet ihr es klar verstehen. 21. Ich habe die Propheten nicht geschickt. Aber sie rannten. Ich habe nicht zu ihnen geredet. Aber sie sprachen als Propheten. 22. Wenn sie wirklich bei mir gewesen wären, würden sie meinem Volk meine Worte sagen. Sie würden sie von ihren bösen Wegen und Taten abbringen. 23. Jahwe sagt, bin ich nur ein Gott in der Nähe? Bin ich nicht auch ein Gott in der Ferne? 24. Jahwe sagt, kann sich jemand an einem geheimen Ort verstecken? Sollte ich ihn nicht sehen? Ich fülle doch Himmel und Erde aus. Das sagt Jahwe. 25. Ich höre, wie die Propheten Lügen in meinem Namen erzählen. Sie sagen, ich hatte einen Traum, einen Traum. 26. Wie lange soll das so weitergehen? Was haben diese Propheten vor? Sie erzählen Lügen. Sie sind Propheten, die sich selbst etwas ausdenken. 27. Wollen Sie mit Ihren Träumen mein Volk meinen Namen vergessen lassen? So wie Ihre Väter meinen Namen wegen Baal vergessen haben? 28. Ein Prophet, der einen Traum hat, soll den Traum erzählen. Wer aber mein Wort hat, soll mein Wort ehrlich sagen. Stroh ist nicht Korn. Das sagt Jahwe. 29. Jahwe sagt, ist mein Wort nicht wie Feuer? Ist es nicht wie ein Hammer, der Felsen zerbricht? 30. Jahwe sagt, darum werde ich gegen die Propheten vorgehen. Sie stehlen meine Worte voneinander. 31. Jahwe sagt, ja, ich werde gegen die Propheten vorgehen. Sie geben ihre eigenen Worte als Gottes Wort aus. 32. Jahwe sagt, ja, ich werde gegen die Propheten vorgehen. Sie erzählen falsche Träume. Sie führen mein Volk mit ihren Lügen und ihrem leeren Gerede in die Irre. Ich habe sie nicht geschickt oder beauftragt. Sie helfen diesem Volk gar nicht. Das sagt Jahwe. 33. Wenn das Volk oder Propheten und Priester dich fragen, was ist die Last Jahwehs? Dann sage ihnen, ihr seid die Last. Und ich werde euch wegwerfen. Das sagt Jahwe. 34. Aber der Prophet, der Priester und die Leute, die von der Last Jahwehs reden, ich werde sie bestrafen, sie und ihre Familie. 35. Ihr sollt zueinander sagen, was hat Jahwe geantwortet? Oder, was hat Jahwe geredet? 36. Ihr sollt den Ausdruck Last Jahwehs nicht mehr benutzen. Denn dieses Wort wird für jeden zur Last. Ihr habt die Worte des lebendigen Gottes verdreht. Er ist Jahwe, der Herr der Heere, unser Gott. 37. Mann soll zum Propheten sagen, was hat der Jahwe geantwortet? Oder, was hat Jahwe geredet? 38. Aber wenn ihr von der Last Jahwes redet, dann spricht Jahwe, ihr benutzt diesen Ausdruck Last Jahwes. Ich habe euch aber gesagt, ihr sollt nicht von der Last Jahwes reden. 39. Darum werde ich euch wegnehmen. Ich werde euch und die Stadt wegwerfen. Diese Stadt habe ich euch und euren Vätern gegeben. Ihr werdet weg von mir sein. 40. Ich werde euch ewige Schande geben. Man wird sie nie vergessen.